Moin Internet, ihr hört und seht Folge 151 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum auch diesmal wieder Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Ja, kaum haben wir mal angefangen damit, Video zu machen, vergessen wir direkt die guten Gepflogenheiten, die wir uns über 149 Folgen angewöhnt haben. Gerade aus dem Nähkästchen geplaudert, gerade als wir die Aufnahme gestartet haben. Normalerweise klatschen wir immer, um uns zu synchronisieren, unsere Audiospuren, ne? Bei Audacity, bei unseren Aufnahmeprogrammen. Und jetzt hätte ich einfach so angefangen, wenn Christina nicht gesagt hätte, wir müssen noch klatschen. Und ja, natürlich hast du da völlig recht. Ja. Und ja, hoffen mal, dass es die einzige Entgleisung von unseren Standards bleiben wird, die jetzt mit Video dazugekommen ist. Ja, genau. Du, also ich habe vergessen, dass wir zwei Folgen aufnehmen wollten heute. Deswegen, es fängt nicht gut an, aber es heißt, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden, alles ein bisschen chaotisch. Aber auf jeden Fall schon mal jetzt vielen Dank an die diversen Stimmen, die uns Feedback gegeben haben zu diesem Videoformat, das wir natürlich auch einbauen werden, jetzt schon in dieser Folge. Und ja, wirklich cool zu sehen, dass Leute interessiert sind daran, auch unsere Gesichter, unsere Faces und Fashion zu sehen, was eigentlich die neue Tagline sein müsste von Lost Levels in Zukunft. Faces and Fashion und Katzen-Content natürlich. Gucken wir mal, wie heute auftritt. Genau, also vielen Dank nochmal für das Feedback auf jeden Fall. Und wenn ihr noch mehr Anmerkungen habt, dann gerne, wie immer, entweder in die YouTube-Kommentare, denn das geht ja jetzt auch logischerweise, die prüfen wir natürlich auch immer, oder in unseren Discord. Und den Einladungslink gibt es sowohl in der Videobeschreibung bei YouTube als auch in den Shownotes in der Audioversion. Genau. Und damit genug Hausmeisterei, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach an mit unseren Games, die wir mitgebracht haben dieses Mal. Und zwar lege ich einfach mal los mit The Star Named Eos. The Star Named Eos hat mich so ein bisschen, also zuerst gecatcht, weil es so ein bisschen als Fotospiel angekündigt wurde. Also ein Mix aus Foto- und Puzzlespiel. Und eigentlich ist es aber kein wirkliches Fotospiel. Also es ist vielleicht sogar tertiär, würde ich sagen. Also nicht mal sekundär in dem Spiel. Eigentlich ist es halt so ein narratives Rätselspiel von Silver Lining Studio aus Taiwan. Und Christina kennt das Studio. Ich kenne es auch. Fleißige HörerInnen kennen es auch. Denn die haben auch Behind the Frame gemacht. Ah, ja. Genau. Was du mal vorgestellt hattest, 2021 war das, glaube ich. Genau, das fanden, glaube ich, beide auch relativ gut, das Spiel. Und genau, also auch bei The Star Named Eos merkt man, dass das Team immer noch ein bisschen zu viel Ghibli-Filme geguckt hat. Also es ist immer noch sehr, also ein spielbarer, so Nostalgie, Lebensweisheiten, Magical Realism Anime. So. Und auch die Länge passt quasi zu klassischen Animes, also 90 bis 120 Minuten braucht man, würde ich sagen, für das Spiel. Und man spielt dort Day. Day ist Sohn einer Fotografin. Denkt man zumindest am Anfang. Später stellt sich heraus, dass sie eigentlich Reporterin ist. Und die Mutter ist quasi, ja, weg, verschwunden. Und man hat nur noch ihre Briefe. Und man versucht dann eben über diese Briefe und letzten Endes über das Nachstellen von Fotos, die sie mit den Briefen mitschickt, in den jeweiligen Umgebungen, die Wahrheit rauszufinden. So, also da kommt das Fotoelement rein. Man hat immer in jedem Level, sage ich mal, hat man eben ein Foto, das man nachstellen muss. Am Anfang ist es zum Beispiel ein Foto aus einem Zugfenster heraus. Da sind so rote Vorhänge drauf, da ist so eine Blumenvase drauf mit einer Rose drin. Und dann ist man startet eben im Zimmer von Day und muss das, wie gesagt, ja, nachstellen. So, dieses Foto. Man hat ein Fenster, man hat aber keine Vorhänge und keine Rose. Das heißt, man muss natürlich irgendwie diese Gegenstände finden und an das Fenster dran klatschen und dann kann man eben dieses Foto machen und damit dann das Level lösen und ins nächste Level kommen. Und das funktioniert quasi so, man ist wie auch schon bei Behind the Frame, man hat einen festen Standpunkt in diesem Raum, den kann man sich quasi 360 Grad komplett angucken, diesen Raum, und überall verteilt findet man so kleine Mini-Rätsel. So, die man halt lösen muss und die sich halt so sukzessiv aufeinander aufbauen. Das ist so ein bisschen im Mobile Game / Hidden Objects Stil. Und genau, die unterschiedlichsten Puzzles, die es da eben gibt, also es gibt so einige klassische, wo du halt zum Beispiel eine Kiste öffnen musst, dass du halt Also zum Beispiel, eine der ersten Kisten, die du öffnen musst, da hast du ein Drehschloss dran. Da sind aber keine Zahlen drauf, sondern Symbole. Und überschrieben ist das quasi mit NEWS, die jeweiligen Punkte. Das sind vier Symbole, die du einstellen musst. Und dann musst du halt erstmal rausfinden, was ist NEWS. Und dann musst du eben gucken, okay, gibt es die Symbole dazu, die zugehörigen, irgendwo in dem Zimmer? Und kann ich das dann irgendwie so halt lösen? Oder zum Beispiel, es gibt ein anderes Rätsel in einem späteren Level, das ist in so einem Straßencafé, wo so ganz viele Bilder an der Wand hängen mit so Jahreszahlen dran und dann ist eben dann an einer Kiste ist auch so ein Zahlenschloss, wo dann aber steht unten drunter Ritter plus Schlange minus Ruine und das heißt quasi, ja klar, du musst natürlich dann eben die Zahl, die bei dem Ritterbild dran steht, also addieren die Zahl, die auf dem Schlangenbild draufsteht und dann die Ruinenzahl abziehen, aber du siehst sowohl Schlange als auch Ruine noch nicht in diesem Level am Anfang, sondern musst sie quasi erst freilegen, sag ich mal. So. Oder zum Beispiel ein anderes Puzzle ist halt so ein klassisches Schiebepuzzle, wo du eine bestimmte Anzahl von Quadraten hast und du hast halt so eine Freifläche von 3 Quadraten oder so und dann musst du die Quadrate umeinander herumschieben und dann eben so eine Strecke wie so einen Zug bauen, um dann in diese Box öffnen zu können. Also das sind so die Art der Rätsel, die man da findet in dem Spiel. Und wie gesagt, die sind halt logisch aufeinander aufbauend. Was ich irgendwie richtig cool finde, dass du halt nicht irgendwie, du kannst dich halt nicht verrennen in Rätseln, weil du eigentlich immer nur zu diesem Zugriff hast, die du auch wirklich lösen kannst. So. Es ist relativ schnell klar, in welcher Reihenfolge du die Rätsel lösen musst. So. Und deswegen steckt man auch relativ selten fest in dem Spiel. Also, ich habe da eigentlich immer, manchmal muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken, klar. Aber es ist nichts, Sirene im Hintergrund, alles klar. Es ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie sagen würde, das wäre jetzt irgendwie überkomplex. So, und deswegen ist es halt auch mehr so ein narratives Spiel und richtig gut gemacht, finde ich, die Rätsel. Und ich war am Anfang so ein bisschen von der Story, dachte zuerst so, okay, es ist so ein bisschen, ja, so ein klassisches Wholesome-Spiel, das mir eben dann in der Hinsicht eher nicht so zusagt, aber die Story nimmt einen ziemlich überraschenden, relativ düsteren Turn tatsächlich, so nach der Hälfte ungefähr, den ich nicht erwartet hatte. Ich will es natürlich nicht spoilern, weil es halt schon relativ, relativ wichtig ist, dieser Turn. So auch für die Charakterentwicklung und generell auch für das Ende dann. Und deswegen, ja, also es ist tatsächlich, es gibt mehrere Twists, die ich nicht erwartet hätte, innerhalb dieser 2 Stunden Spiel, mehr oder weniger. Deswegen war ich tatsächlich relativ überrascht. Und genau. Und eben, dass auch in diesem Twist halt klar wird, dass es eben nicht nur ein klassisches Cozy-Game ist, wie es immer beliebter wird, ja, wo er wirklich man sich komplett fallen lässt und irgendwie, ja, gar keine Reibung stattfindet, sondern es ist wirklich ein Spiel, wo doch auch irgendwie Konflikte und Probleme thematisiert werden und das finde ich gut. Und das können auch Cozy und Wholesome Games leisten, beziehungsweise sollten sie leisten und natürlich, was auch noch hinzukommt bei dem Spiel, ist wieder wie Behind the Frame auch wirklich super schön gezeichnet. Also super schöne handanimierte Figuren und tolle gezeichnete Hintergründe und allein deswegen auch schon auf jeden Fall einen Blick wert. Ich weiß gerade gar nicht, gibt es eine Demo gerade? Nee, es gibt keine Demo. Aber ich glaube, man spart ein bisschen Geld, wenn man Behind the Frame schon hat. Dann spart man ein bisschen was. Heißt, wenn ihr die Silver Lining Collection komplettieren wollt, könnt ihr da ein bisschen Kohle sparen und ja, also nicht zu viel erhoffen von dem Fotoaspekt tatsächlich, wie gesagt, der ist ja echt nur sekundär, aber ja, wer irgendwie ein entspanntes, kurzweiliges und auch kurzes Rätselspiel mit einer sehr schlüssigen Auflösung, sag ich mal, spielen möchte, darf ich auf jeden Fall The Star Named Eos empfehlen. Also es sieht exakt so aus wie Behind the Frame. Ja. Wenn ich mir so die Rätsel angucke, auch diese Essensanimation, dass du dein Sandwich anklickst und dann wackelt es kurz und es ist ein bisschen weg. Schon sehr ähnlich. Aber also man soll ja auch nutzen, was man hat. So, es muss ja nicht immer das Rad neu erfunden werden. Ja. Aber ich weiß nicht, mich hätte das irgendwie nicht angesprochen, glaube ich. Mhm. Das wäre mir zu cozy gewesen. Da, also, so wie es aussieht, ne? Weil den Twist, den erahnst du ja überhaupt nicht, wenn du dir das jetzt einfach so bei Steam anguckst. Ja. Nee, das wäre so, nee, ich weiß nicht. Also ich weiß, was du meinst mit zu viel Wholesomeness konsumiert. Ja, mich hat es, wie gesagt, auch nur irgendwie gecatcht, weil ich halt ein Fan von Fotospielen bin. Und ich dachte halt so, Fotospiel sieht ganz gut aus, so visuell, mal reingucken. Insofern, zuerst war es eine Achterbahnfahrt, war dieses Spiel. Eine Berg- und Talfahrt, weil zuerst dachte ich so, okay, geil, Fotogame. Dann ging es wieder abwärts, oder besser in die Richtung abwärts. weil ich dachte, okay, kein Fotogame, irgendwie nur Puzzles. Und dann kam der Twist, dann ging es wieder nach oben. Und ja, genau, deswegen ein Ride, dieses Spiel. Obwohl es letzten Endes sehr langsames Pacing hat. Und aber trotzdem, ja. Genau. Ja, dein Spiel, Christina, ist auch visuell ganz aufregend. Was Besonderes. Richtig aufregend. Erzähl mal. Also, ich habe. Warte, lass es mich noch größer machen. Ich habe ja wieder technische Probleme, wie so ein Boomer. Also. Ich habe einen im Grunde kanadischen Retro-Krimi mitgebracht. Der heißt The Crimson Diamond. Ist jetzt am 15.08. erst erschienen. Ein Projekt von Julia Minamata. Glaubst du, spricht man den Namen aus? Keine Ahnung. Aus Toronto. Was im Staat Ontario in Kanada liegt. Und genau dort spielt auch The Crimson Diamond. Crimson ist eine Geisterstadt in diesem Spiel. Da wurden Garnets, also so rote Edelsteine, abgebaut. Jetzt gibt es da nur noch diese Lodge, also so ein wirklich überschaubares Gasthaus mit, ich glaube, 3 Schlafzimmern und so. Ein Bahnhof und dann wenig anderes. Und im Intro findet ein Fischer in einem Fisch einen Diamanten in Crimson. Und diese Nachricht erreicht Nancy Marple. Sie will sich ihre ersten Spuren verdienen und macht sich auf den Weg, um dann hoffentlich mit Ergebnissen zurückzukommen, um dann studieren zu dürfen. Das ist auch schon ein Hinweis darauf, wann dieses Spiel spielt, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt erste Autos, aber zum Beispiel nur so einen Telegrafenmasten am Bahnhof. Und Nancy ist Mineralogin, doch, klingt falsch, aber es heißt Mineralogin. Und der Unterschied zwischen Mineralogie und Geologie ist, dass Letzteres sich mit der Erdkruste beschäftigt, so der Beschaffenheit, Struktur und so von Gesteinen auch. Und Mineralogie beschäftigt sich mit der chemischen Zusammensetzung, also so Materialkunde von auch Gestein, aber auch Mineralen, Kristallen, alles, was man so auf dem Boden findet, I guess. Ungefähr so. Okay. Und Nancy will jetzt jedenfalls rausfinden, ob dieser Diamant echt ist, ob die Steine in der Umgebung darauf hindeuten, dass der Diamant aus dieser Gegend kommen könnte. Und sie fährt mit dem Zug dahin und trifft Kimmy im Zug. Diese will sich auch in Crimson die Kormorane angucken, die da seit neuestem wieder nisten. Und Kimmy ist erstmal so ganz nett und alle anderen Gäste in dieser Lodge sind so mega unfreundlich. Es gibt Evan, das ist der Besitzer. Der hat eine junge, schöne Frau aus, ich glaube, Frankreich. Margot, die ist noch sehr freundlich. Evan ist ein Arsch. Evans Schwester Nessa ist richtig, richtig unangenehm. Die hat einen Anwalt dabei, der ist unangenehm. Dann gibt es noch den Bediensteten dieser Lodge, Jack. Auch der ist irgendwie grumpy. Und dann noch Albert, der von der Regierung nach Crimson geschickt wurde, auch um diesen Diamantenvorfall zu untersuchen. Und der sagt Nancy die ganze Zeit, so Mädchen, du hast ja nichts zu suchen, geh in die Küche. Sympathisch. Hör auf, erwachsene Männer zu belästigen bei ihrer Arbeit. Naja, und es kündigen sich bei solchen Charakteren auch schon Streitigkeiten an, relativ früh. Es gibt noch Nathan, der gehört zu den First Nations und der verhandelt mit Evan, dem Besitzer der Lodge, was mit dem Land passiert. Weil da gab es vor hunderten von Jahren einen Vertrag, der natürlich nicht eingehalten wurde. Das Land wurde geraubt und jetzt geht es darum, was mit diesem Land passiert, Weil wenn da jetzt auf einmal Diamanten zu finden sind, ist es ja noch mal, bringt es ja noch mehr Dramatik und Unruhe und Fragezeichen in diese ganze Sache. Die junge Frau des Besitzers wird als Golddigger bezeichnet. Es geht irgendwie um ein Erbe, weil der Vater von den beiden streitenden Geschwistern vielleicht ein Testament hinterlassen hat, vielleicht auch nicht. Genau, also auch, dass diese Kormorane da nisten. Es gibt dann eben Kimmy, die Vogelfreundin ist, die möchte natürlich, dass das nicht von Touristen und neuen, naja, Diamantengräbern, Goldsuchern, Diamantengräbern, ne, überrannt wird, damit diese Kormorane da weiter nisten können. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Twists. Und es ist ein 1A-Krimi-Setting. Einerseits natürlich der Ort, weil du bist da relativ abgeschieden. Übersichtliches Gebäude, übersichtliche Anzahl von Figuren, die alle ihre Probleme mitbringen. Und Nancy schnüffelt dann halt rum in diesem Szenario. Also eigentlich macht sie kaum ihren Job, weil auch ihre Werkzeuge im Zug geklaut wurden. Sie ist eingeschlafen, als sie aufgewacht ist, war ihr Koffer weg. Und jetzt belauscht sie stattdessen Geräusche auch. Und eigentlich sollten sie und Kimmy und auch dieser Professor wieder abreisen. Und dann wurde aber die Brücke gesprengt, sabotiert. Der einzige Zugang zu diesem Gebiet ist damit gesperrt. Und das erinnert mich an eine Detektiv-Conan-Folge, die exakt genauso verläuft. Also kleines Hotel, umgeben von Wald und jemand wird ermordet. Und das ist natürlich also ein bekanntes Trope, dieses Whodunit, so heißt es. Also wer war es, wer hat es getan? Man kennt es von Agatha Christie, Mord im Orient Express, Cluedo, wenn wir jetzt bei Spielen bleiben. Und diese Whodunits, das ist ein sehr britisches Detektiv-Subgenre übrigens. Also so die amerikanische Antwort war dann der Hardboiled Detective, wo alles gewalttätiger und düsterer und dreckiger und schlecht gelaunter ist. Und Whodunits haben immer zwei Handlungsstränge. Also die werden parallel erzählt, aber der eine wird erst nach und nach aufgedeckt. Und hier haben wir einerseits Nancy, die wir spielen, die vollkommen ahnungslos da unterwegs ist und sich als Detektivin versucht und eigentlich dieses Rätsel um den Diamant lösen möchte. Und dann haben wir all diese versteckten Geschichten, die dann zu Mord und Totschlag führen. Also irgendein Erbe, Streit um das Land, heimliche Liebe, die Klassiker. Und ich glaube, man kann den Tod in Crimson Diamond verhindern. Es stirbt so mittendrin eine Figur. Und ich wusste, dass ihr Wasserglas vergiftet ist. Und ich wusste, dass diese Person nicht daraus hätte trinken sollen. Aber ich konnte es ihr nicht mitteilen. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach umtreten, das Wasserglas oder so. Ich habe alles probiert. Okay. Es hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt ist diese Person tot. Auch okay. aber das Gameplay ist nämlich tricky und ganz hervorragend gleichzeitig. Man tippt die Befehle ein. Mit Pfeiltasten oder mit Mausklick bewegt man sich durch den Screen. Das Spiel ist nur auf Englisch, also dessen muss man mächtig sein. Und selbst dann muss man immer wieder ausprobieren. Ich habe ein kleines Beispiel gewählt. Duschen. Es gibt ein Badezimmer und ich wollte duschen. Dann muss ich zuerst den Hahn aufdrehen. Dann muss ich auf Dusche stellen, damit es nicht aus dem Hahn kommt und die Badewanne füllt, sondern der Duschkopf aktiviert wird. Logisch. Dann muss man sich ausziehen. Vorher muss man die Tür aber schließen und dann muss man die Tür noch abschließen, weil ansonsten folgt so eine kleine Psycho-Hommage und Nancy wird unter der Dusche abgestochen. Das ist einer von, ich glaube, 7 Toten, die Nancy sterben kann, die nicht Teil der Story sind. Man kann auch, wenn man nicht auf ihre eigenen Warnungen hört, im Fluss ertrinken und den Wasserfall runterstürzen und solche Sachen halt. Naja, auf jeden Fall gehen auch wahnsinnig viele Dinge verloren in dieser Lodge. Also unser eigener Koffer, die Werkzeuge des Professors, der von der Regierung geschickt wurde, dann eine Brosche. Und Nancy fängt dann an zu ermitteln und überlegt sich dann, dass sie in einem Buch mal gelesen hat, wie Fingerabdrücke genommen werden. Und da muss man im Kamin irgendwas Aschemäßiges zusammensammeln. Mhm. Dann brauchst du aber erst das richtige Behältnis dafür. Dann brauchst du noch ein Tape. Und dann musst du die Leute überlisten, weil die Hälfte will dir natürlich nicht die Fingerabdrücke geben. Und dann musst du die eine trinkt Tee und du musst einen Eiswürfel in ihren Tee schmuggeln, damit der kalt wird und sie dich bittet, neuen Tee zu bringen, damit du die Tasse hast. All solche Sachen. Mhm. Und ich habe jetzt ungefähr so 4-5 Stunden gespielt. Ich bin jetzt bei Kapitel 4 von 7. Mhm. Und ich habe nie diese Art von Adventures gespielt, als sie da waren. Ja. Und trotzdem finde ich es richtig gut. Und ich habe fast diese Aufnahme verpasst, weil ich es gespielt habe. Ich finde es richtig, richtig gut. Der Grafik und der Soundstil sind aber gewöhnungsbedürftig. Aber diese Nostalgie, die ist ja für viele scheinbar sehr hoch. Also da gibt es einen Super-Level-Text zu. Weil vielleicht auch nicht so Chrono Trigger Likes und Resident Evil Likes, irgendwie haben die ein Comeback. Vielleicht ist das auch eine gefühlte Wahrheit, aber The Crimson Diamond fällt, würde ich sagen, in diese Nische. Und den einzigen Vergleich, den ich zum Gameplay habe, ist ein Bibi Blocksberg Spiel. Das habe ich. Okay. Ja, wann wird das gewesen sein? Anfang der 2000er? Ich glaube, ich war noch in der Grundschule? Mhm. So Anfang der 2000er irgendwie muss das gewesen sein. Auf einer CD-ROM. Ein verhexter Schultag. Da verzauberst du aus Versehen als Bibi Blocksberg alle Lehrer und den Bürgermeister in Hühner. Die verteilen sich überall in der Schule und du musst sie dann einsammeln. Genau mit solchen Rätseln, wo sich quasi, wo du eine exakte Reihenfolge an Tätigkeiten erledigen musst, um zum Ergebnis zu kommen. Und wir sprechen ja immer wieder über Agency und Handlungsmöglichkeiten, die man so in einem Spiel hat und was das mit dem Erlebnis macht, das man dann hat. Und ich fand es hier wahnsinnig erfrischend, Befehle einzutippen. Ich dachte erst, es wird mega anstrengend, weil in so Point-and-Click-Adventures, wo du vorgegebene Verben hast, finde ich das mega langweilig. Aber hier kannst du wirklich alles Mögliche eintippen. Und dadurch kann man erstmal in jegliche Richtung denken. Ich wollte dieser unangenehmen Frau ins Getränk spucken, also habe ich Spit in Water eingetippt. Das durfte ich nicht. Und dann wollte ich ein Glas benutzen, um Gespräche durch die Tür zu belauschen. Das ging wiederum. Jetzt tippe ich jedes Mal Listen with Glass. Hervorragend. Ja. Naja, also alles in allem, ich finde, das ist wieder so ein Wochenendspiel. Also wie Decarnation aus der letzten Folge oder Terror at Oakheart und Rodeot, das finnische, ne? Aus Folge 139 und 143, habe ich extra nachgeguckt. Das sind auch Service. So. Sehr gut. Das sind auch so Wochenendspiele. Also die sind irgendwie cozy und witzig und spannend und vor allem relativ kurz und auch sehr kompakt erzählt. Also du hast nicht wahnsinnig viele Nebenquests, es zieht sich nicht in die Länge. Finde ich gut. Und die meisten Steam-Reviews, die sind so zwischen 8 und 12 Stunden, würde ich sagen. Also ja, ich bin jetzt mit 4 Stunden bei Kapitel 4 ungefähr von 7. Also ungefähr in die Richtung wird es bei mir auch gehen. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen, aber man muss sich auch drauf einlassen können. Weil es ist schon speziell. Es ist schon relativ weit weg von diesen Services, die man jetzt so in Games hat und von den Möglichkeiten, die man erwarten würde. Ja, wenig Quality of Life Optionen, Anführungsstrichen, vermutlich. Ja, also ich vermisse jetzt nicht unbedingt was. Mhm. Es gibt ein Autosave. Das ist schon mal gut. Ein Tick zu selten, weil wenn Nancy stirbt, muss man den letzten Spielstand laden. Klar. Das war bei mir schon ein paar Mal jetzt etwas weiter weg. Und wenn du Befehle eintippst und dann mit Enter dich durch Dialoge klickst, dann macht das beim zweiten Mal nicht mehr so viel Spaß wie beim ersten Mal, logisch, wenn du dich freust, dass deine Idee aufgeht. Ja. Ja. Ich finde es richtig spannend und richtig, also ich bin richtig überrascht, dass es solche Spiele noch gibt heutzutage. So. Mhm. Also ich bin ja ein paar Jahre älter. Ja. auch wenn wir natürlich beide keinen Tag älter als 21 aussehen, ne? Aber ich habe tatsächlich teilweise diese Spiele noch als sie halt rausgekommen sind oder ein paar Jahre später halt gespielt. Also da gab es ja zum Beispiel diese alten Sierra-Spiele, ne? Also King's Quest und Space Quest, Quest for Glory, diese ganzen Spiele. Die Mitte der 90er, die Versionen waren dann quasi in VGA, also in, es waren, glaube ich, 256 Farben und das ist jetzt in EGA. Das sind, glaube ich, 16 Farben um und bei. Irgendwie sowas. Mhm. Und CGA, noch früher, waren dann 4 Farben, irgendwie so. Genau. Und die ersten Ausgaben dieser Spiele waren aber halt auch in diesem Farbraum quasi, in EGA. Und dass man seine Charaktere dann mit Mausklick und mit diesem klassischen Point-and-Click-Ding steuern konnte, kam auch erst später dazu. So, und klar, natürlich, das basiert ja alles auf diesen ganzen uralten Text-Adventures, die ich ja quasi, also die habe selbst ich nicht gespielt, so alt bin ich auch nicht. So. Sorg und sowas. Ja, genau, Sorg und keine Ahnung, gab es ja auch, weiß nicht, da gab es, glaube ich, so eines der ersten Text-Adventures war, glaube ich, auch so ein Hobbit-Lizenz-Spiel tatsächlich. Hm. Genau. Und wir haben uns ja alle so daran gewöhnt, wie man ja auch in der letzten Folge zum Beispiel gesehen hat, dass dann einfach dieser PS1-Stil einfach jetzt wieder da ist und einfach super präsent ist und dass auch irgendwie nicht mehr nur die Ein-Personen-Projekte sich daran bedienen, sondern auch irgendwie größere Indies in Anführungsstrichen, ne? Dass einfach dieser Stil total angesagt ist. Und ich wäre bereit für ein Comeback von diesem Stil, von dieser Art von Spielen tatsächlich. Und ja, ich finde halt gerade so, was du ja auch meinst, dass man irgendwie Sachen eintippen muss, man muss sich darauf einlassen, so. Man muss halt irgendwie auch, glaube ich, sich bewusst machen, dass natürlich nicht alle Wörter in diesem zugrunde liegenden Wörterbuch drin sein werden, so ungefähr. Das muss so ein bisschen Gefühl entwickeln für das Spiel, glaube ich. Ja. Aber ich finde das schon so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen, also es macht irgendwie ein besseres Gefühl, wenn man die richtigen Wörter kombiniert hat sozusagen und dadurch dann halt zur Lösung kommt, anstatt irgendwie nur, in Anführungsstrichen, nur einen Screen abzuklicken. So, nach irgendwelchen Hotspots so ungefähr. Und ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe die Quest for Glory, die Spiele, habe ich alle gespielt tatsächlich. Also von 1 bis 5. Das sind 5, kam, glaube ich, irgendwann Anfang der 2000er dann raus. Und ja, beim zweiten zum Beispiel musstest du dir wirklich zum Beispiel auch, als du durch die Stadt gelaufen bist, also es hat das zweite Spiel halt so einem Tausend-Eine-Nacht-Setting gespielt, musstest du dir in der Stadt, in dieser Wüstenstadt, selber eine Karte zeichnen, weil diese Wege alle mehr oder weniger gleich aussahen, die ganzen Gassen. Das heißt, du, aber trotzdem natürlich, das Spiel hat natürlich gewusst, wenn du, weiß ich nicht, dreimal nach Norden und einmal nach Westen gegangen bist, dass du dann halt an dem bestimmten Punkt rauskommen musstest, aber du musstest halt selber dann dir Karten zeichnen. Das fand ich zum Beispiel auch so ein Aspekt, der irgendwie verloren gegangen ist. Den vermisse ich nicht, ehrlich gesagt. Also es kann cool sein, klar, es gibt ja auch irgendwie Spiele, die auch nur darauf ausgelegt sind, sich Map zum Beispiel, oder wie hieß es, Map? Nein, oder Map, das du vorgestellt hast? Map hieß es. Map, ja, genau, ja. Das ist irgendwie ein Spiel, wo man quasi nur kartografieren muss. Oder zum Beispiel, was ich auch nicht vermisse, ist, weil du vorhin Autosave gesagt hast, bei diesen ganzen Spielen früher, das war ja auch so ein klassisches Element von diesen Sierra-Spielen, dass man einfach in jeder Ecke sterben konnte oder halt irgendwie in eine Sackgasse geraten konnte, dass man einfach das Spiel dann nicht weiterspielen konnte. Und da gab es dann noch kein Autosave. So. Und da gab es dann immer so die Devise SESO, Save Early, Save Often. So. Mhm. Weil man sonst halt einfach tendenziell das Spiel einfach nicht mehr spielen konnte. So. Und sich irgendwo damals mit 56K-Mode mehr oder weniger irgendeinen Spielstand runterladen musste von irgendeinem anderen, aus irgendeinem Forum oder was weiß ich. So. Aber ja, also gefühlt sind das halt dann so genau die richtigen minimalen Quality-of-Life-Geschichten, die dann in so einer modernen Fassung drin sind, wie in dieses Autosave-Ding. Ja. Aber ich finde, also ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, so Leute an die Art von Spielen ranzuführen, die einfach ja, wie du halt zum Beispiel vielleicht sagen, keine Ahnung, Point-and-Click-Adventures generell geht so interessant, aber dann einfach mit diesem, ja, dass du eine Textangabe einfach hast, einfach so einen frischen, alten, frischen Wind da reinzubringen, sozusagen. Also, weißt du, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Alt, aber es ist frisch. Also, ja, genau. Also ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kommt auf die Liste. Bei mir. Ja, also ich habe auch richtig, richtig Bock, es weiterzuspielen. Ich glaube sogar, man kann Dinge verpassen. Also es gibt mehrere Enden auf jeden Fall. Und bevor ich jetzt aus Versehen in diesen blöden Fluss gefallen bin, zum zweiten Mal, das geht echt schnell, man rutscht da sehr schnell aus, habe ich mehrere Gespräche mit belauscht. Also du kannst dich dann in einem Kanu verstecken im Bootshaus und solche Sachen. Mhm. Aber diese ganzen geheimen Gespräche finden parallel statt. Und dann musst du immer überlegen, von welcher Seite kommst du, damit sie dich nicht sehen, damit du dich hinter Bäumen verstecken kannst, sondern wem willst du folgen, wessen Gespräche willst du mitbelauschen? Und dadurch verpasst man dann natürlich auch wichtige Infos. Also ich glaube, man kann sich sehr, sehr viel zusammenreimen. Also ich bin überzeugt, ich weiß hundertprozentig, wer der Mörder ist und was sie da alle vorhaben. Könnte natürlich falsch sein. Ja. Aber das macht irgendwie so mein Achievement-Girl in mir findet das frustrierend. Hm. Aber so ganz, so versucht objektiv, macht es das Spiel natürlich besser, wenn du Dinge verpassen kannst und wenn du nicht alle Infos hast und halt so ein bisschen lost bist in dieser Welt. Weil Nancy hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von dem, was sie da tut, so ein bisschen vielleicht. Mhm. Ich finde, das passt dann viel besser zusammen, wenn du so ein bisschen da durchstolperst. Und, ja. Aber ich finde es auch ein bisschen unbefriedigend. Ja, aber vielleicht ist es dann ein Fall für Frau NG+. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht. Okay. Das ist wirklich. Ich finde das jetzt schon super nervig, wenn ich sterbe und dann mich da nochmal durchklicken muss. Weil du läufst es ja wirklich nur ab. Mhm. Und es macht viel mehr Spaß, wenn du es erkundest. Und im Vergleich zu Elden Ring, wenn ich da exakt den gleichen Weg nochmal gehen muss, ist der immer ein bisschen anders. Und ich kann auch irgendwie was Neues dazu machen. Hier halt nicht. Ich kann nur exakt dasselbe nochmal machen. Mhm. Wovon ich weiß, dass es mich voranbringt. Aber, und das ist noch so ein Quality-of-Life-Ding, jeder Autosave ist ein eigener Spielstand. Und ich kann auch mehrere Spielstände manuell erstellen. Das heißt, ich kann mich zu einem beliebigen Punkt zurück teleportieren und dann noch mal was anderes probieren. Mhm. Also da muss ich es natürlich auch durchziehen. Wenn ich jetzt in Kapitel 2 was übersehen hätte, müsste ich 2, 3, 4, 5, 6 und 7 nochmal spielen. Klar. Das wird sich dann zeigen. Ich werde das bestimmt im Discord berichten, wenn da noch irgendwas Weltbewegendes, Bahnbrechendes passiert. Sehr gut. Sehr schön. Ja, mein zweites Spiel geht wieder ein paar Jahre nach vorn in der Spielehistorie. Und wir kommen wieder beim PS1-Look an. Aber dieser Name vom Genre. Es geht um Motor Doom. Es ist hervorragend. Motor Doom ist, also kurz ausgeholt, ich habe ja schon immer auch so ein Herz für alles, was irgendwie mit Skate-Spielen zu tun hat. Also Tony Hawk, Skate, Session, Olli, dann das hoffentlich bald erscheinende Skate-Story. Immer bin ich immer für zu haben. Und auch wenn es ein bisschen weirder wird zum Beispiel, finde ich es potenziell erstmal gut. So wie zum Beispiel Skatebird gab es ja, wo man einfach so einen kleinen Vogel gespielt hat, der dann skaten musste. Oder sowas wie Rollerdome, was du ja auch gespielt hast. Genau, und in diese Kerbe schlägt halt auch Motor Doom. Nur, dass es hier das Fortbewegungsmittel eben nicht mit Füßen angetrieben wird, sondern mit einem Motor. Wie der Name auch schon sagt, ist entwickelt von einem Schweizer Solo-Dev namens Christoph Müller. Und ja, das kombiniert Motocross mit Tony Hawk und mit ja, den klassischen Boomer-Shootern wie Doom zum Beispiel. Und ja, zur Story, es gibt keine. Story ist nicht existent in dem Spiel. Das macht aber auch gar nichts, weil bei Tony Hawk Pro Skater gab es am Anfang in den ersten Spielen auch keine wirkliche Story. Das kam ja später dazu. Und es gibt in diesem Spiel 5 Arenen. Das ist so, ja, so relativ Standardumgebung. Also mal so eine alte Fabrik, so eine dämonische Kirche. Natürlich ist alles sehr dämonisch und sehr Pentagramm und Satan und, ne? Mhm. Und in diesen Arenen musst du halt wie bei Tony Hawk Ziele erfüllen. Also du hast halt so Aufgaben. Zum Beispiel musst du die Buchstaben M-O-T-Ö-R sammeln für Motor. Oder du musst die Buchstabenreihe Combo sammeln, aber die musst du sammeln, während du in einer Combo gerade bist, also während du halt verschiedene Tricks aneinander reißt, wie zum Beispiel ein Grind, ein Wallride, ein Grab-Trick und dann noch irgendwie ein Wheelie. Und in dieser Zeit musst du quasi die ganzen Buchstaben einfahren und dann hast du die Aufgabe erst erfüllt. Dann gibt es natürlich sowas wie eine bestimmte Punktzahl erreichen oder ein Wheelie über 5 Pentagramme machen. Und das Besondere ist aber hier, es ist nicht nur Sport, es ist auch Geballer mit dabei, wie bei Rollerdome zum Beispiel auch. Denn am Ende, im Karrieremodus, hast du quasi für jede Arena, also für jeden Run in der Arena hast du 5 Minuten Zeit, am Ende spawnt ein Boss, den du erledigen musst, mit einer eigenen Lebensleiste. Und am Anfang fährst du relativ entspannt durch die Gegend so und kannst da ein bisschen üben, so wie mache ich irgendwie Wheelies, dann ein bisschen Wallrides oder auch Grinden mit deinem Motocross-Bike. Das übrigens am Anfang, also es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Charaktere gibt es, glaube ich, und der erste, der Standardcharakter hat quasi so ein Motocross-Bike, wo das Hinterrad eine Kettensäge ist. So, normal, Standard, ne? Er selber trägt ein Hawaii-Hemd. Hawaii-Hemd ein offenes Hawaii-Hemd und ja, und schießt mit einer Uzi durch die Gegend. Also weit ja, normal, ne? Kennst du dieses Video von dem Sänger von Thy Art is Murder auf einem Konzert, wo der Wind so krass kommt? Nee. Okay, das ist so ein If-You-Know-You-Know-Ding, aber exakt den stelle ich mir auf einfach diesem Bike vor. Vor, ja. Okay, verstehe. Ich schicke dir das später. Ich pack's in den Discord. Sehr gut, mach das mal. Genau, und mit dem ruhigen Rumfahren ist aber relativ schnell vorbei, weil schon direkt nach ein paar Sekunden anfangen Monster zu spawnen, die halt durchs Level fliegen, aber immer mehr oder weniger auf dich zu halt fliegen. So. Und du kannst halt deine eigene Waffe nutzen, das ist halt eine Uzi. Beim Standardcharakter und musst halt auch mal nachladen. So. Das heißt, du kannst halt nicht unendlich viel schießen. Und das Spiel hält dich halt quasi dazu an, möglichst viele Punkte zu erreichen, indem du halt das miteinander alles kombinierst. Das heißt, du springst von der Rampe runter, machst irgendwie einen Frontflip, dann schießt du währenddessen irgendwie, es gibt Auto-Aim ein Stück weit, zum Glück, weil sonst wäre es, glaube ich, kaum machbar. Dann schießt du irgendwie da einen Dämonen ab, dann landest du auf einem Rail und grindest das irgendwie ab und dann springst du da noch runter, schießt den nächsten Dämonen ab, machst irgendwie noch einen Wheelie. Ja, und da so baust du deine Tony Hawk-Kombos zusammen, mehr oder weniger. Und ein weiterer Zusatz ist mehr oder weniger, dass die Gegner zum Beispiel so am XP Kugeln fallen, dass die du aufsammeln kannst. Und wenn du genug XP gesammelt hast, steigst du ein Level auf. Und nach jedem Levelaufstieg bekommst du 3 Karten vorgelegt. Und du kannst dich dann quasi für eine von den 3 Karten entscheiden. Und manche von den Karten stacken auch. Und die haben halt dann verschiedene Effekte. Zum Beispiel, du machst irgendwie mehr Schaden. Oder du hast eine höhere Feuerrate, lässt aber langsamer nach. Oder du beschwörst irgendwelche Blitzeinschläge alle 5 Sekunden. Oder du, wenn du grindest, dann schießen irgendwie an den Seiten so Flammen raus. Und dann ist noch so eine Flammenwerferattacke mehr oder weniger mit dabei. Und genau, bisher habe ich halt maximal Level 25 erreicht, glaube ich. Und das ist dann schon, also, das ist dann schon ziemlich visuell überwältigend. Also es ist viel Pixelblut und irgendwie Flammen und Geballer. Und dann ist im Hintergrund noch irgendwie so, der Soundtrack ist so ein eigens komponierter, so eine Crust-Punk-EP, also auch richtig Geballer. Und ist aber irgendwie super witzig, das Ganze. Also super, so nimmt sich selbst nicht so ernst, das Spiel, was ich auch immer ganz gut finde. Aber es ist schon ein ziemlicher Overload, so. Und was auch noch ein bisschen problematisch ist, finde ich, ist, dass das Balancing so geht so ist. Also weil das Spiel sagt dir, mach Tricks, reih Tricks aneinander, damit du Erfolg hast. So. Aber letzten Endes, du kannst halt echt viele Aufgaben erledigen, auch ohne Tricks. Also ohne irgendwie so krasse Kombos zu machen, irgendwie so 100 Tricks aneinander zu reihen. Das geht auch also auch so kriegst du irgendwie viele Punkte zusammen. Denn ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es so gedacht ist, aber nach diesen 5 Minuten Und also du kannst quasi so lange, bis du den Boss erledigt hast, auch wenn die 5 Minuten schon um sind, weil dann ist quasi kein Timer mehr dabei, in dem du den Boss erledigen musst, also keine bestimmte Zeitvorgabe. Und in dieser Zeit, bis der Boss tot ist, kannst du quasi alle Aufgaben erledigen. Das heißt, du könntest theoretisch auch noch, wenn du über 5 Pentagramme in Wheelie machen musst, könntest du das auch noch in der Zeit, wo der Boss quasi durch die Gegend fährt. Ist ein bisschen stressiger natürlich dann, ist klar. Aber andererseits kannst du auch die Zeit dann eben nutzen, um dich krass aufzuleveln und dann irgendwie teilweise, naja, es gibt auch zum Beispiel eine Karte, wo dann so eine Sense um dich rumfliegt und auch irgendwie die Gegner um dich rum quasi attackiert und Schaden macht. Wenn du da irgendwie durch die Gegner durchfährst, dann ist halt bei den meisten einfachen kleinen Gegnern sind die einfach sofort tot. Und du kannst quasi dann immer weiter hochleveln, das irgendwie so ein bisschen cheesen, mehr oder weniger. So. Das fand ich irgendwie ein bisschen, also vielleicht müsste es dann noch irgendwie eigentlich ein Zeitlimit geben für den Boss auch, um das noch ein bisschen anspruchsvoller zu machen. Ja, genau. Aber ansonsten, ich finde es visuell richtig cool. Es ist halt wirklich so, weiß ich nicht, es ist, wenn man halt irgendwie so ein cheesy Metal-Cover irgendwie animieren würde, so ungefähr, dann ist es halt sowas wie Motor Doom. Und ja, und du hast, wie gesagt, auch so, also wie der Name auch schon sagt, hat Doom auch mit drin, diesen gegen dämonische Horden antreten Aspekt. Und ich finde es einfach ein richtig rundes Gesamtpaket. So, es ist relativ kurzweilig. Die Schwierigkeit gerade bei den einzelnen Zielen zieht schon durchaus auch an. So, ich habe jetzt bisher 3 von 5 Arenen, glaube ich, durch. Und es wird schon ein bisschen knackiger auf jeden Fall. Und ja, also ich finde dieses Ganze, dass es sich auch nicht so ernst nimmt, passt halt einfach gut zu diesem ganzen Action-Sport-Ding, wie halt so BMX und Motocross und Skateboard und ne? So, und ja, auf jeden Fall einen Blick wert. Und wieder mal ein Spiel aus dem deutschsprachigen Raum, das, denke ich mal, auch durchaus Chancen hat, international irgendwie eine Zielgruppe zu finden, sag ich mal, ein Publikum zu finden. So, weil es halt einfach dieses, ja, wie gesagt, diese klassische Mechanik, diese klassischen, was man halt kennt aus Tony Hawk, halt kombiniert mit diesem relativ frischen Setting und diesem, ja, also, ja, diesem Humor einfach so. Ich meine, zum Beispiel, du kannst einen Charakter kannst du freischalten, hatte ich ganz vergessen, du kannst natürlich noch deinen, zwischen den Levels kannst du dann, du sammelst auch so Scrap als Währung ein, das lassen die Monster auch fallen und damit kannst du noch dein Bike irgendwie upgraden, also einen schnelleren Motor oder zum Beispiel noch irgendwie eine Shotgun von dran montieren, die von automatisch dann schießt auf Gegner oder irgendwie ein Add-on draufpacken, dass du halt mehr Scrap bekommst oder mehr XP. Genau, es geht auch noch. Skins kannst du freischalten oder eben noch andere Charaktere und der, ich habe jetzt einen freigeschaltet und der ist, der hat so eine Sturmmaske auf. Und der wirft Bier-Molotow-Cocktails. So. Und sitzt auf so einem Moped. Ja, also richtig, richtig witzig. Und das ist wohl, ja, angelehnt an dem Typen oder der Person, die den Soundtrack gemacht hat. Der Name ist, also Künstlername ist Firth Scum. Und ja, genau. So sieht das dann aus in diesem Spiel. Also, ich wusste schon von vornherein, dass ich es mögen werde, so, aber ich dachte nicht, dass ich es quasi so gut finde. Und wenn da noch so ein bisschen nachjustiert wird bei ja, dieser ganzen Geschichte, wie gesagt, dass du halt unendlich viel Zeit für alle Aufgaben hast und dass du das halt cheesen kannst, indem du dich theoretisch relativ krass hochleveln kannst, dann wird es, glaube ich, auch richtig, richtig rund, das Ganze. Wird da noch dran gearbeitet? Bestimmt. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche Updates. Wobei, also ich meine, der letzte Steam-News, das letzte ist vom 4. August, also 2 Tage nach Release. Aber ja, keine Ahnung. Ja, naja. Ach, irgendwas ist immer zu tun. So. Irgendwas muss immer noch geschraubt werden im Nachhinein. Vielleicht wird das auch noch mal in Angriff genommen dann. So. Aber auch so ist es, finde ich, schon sehr unterhaltsam, das Spiel. Und es gibt gerade noch eine Demo, beziehungsweise möglicherweise, wenn der Podcast rauskommt, weil wir ja einen Blick hinter die Kulissen, wir nehmen ja quasi eine Woche vorher auf, bevor der Podcast rauskommt, weil Christina im Urlaub ist, zu dem Zeitpunkt eigentlich. Urlaub. Nicht nur eigentlich. Ja. Ja, definitiv weg. Ja, definitiv weg, was natürlich sehr gut ist, ja, um sich von der notwendigen, aber eigentlich überflüssigen Lohnarbeit zu erholen, sozusagen. genau. Und ja, also wenn ihr Glück habt, ist die Demo noch draußen. Wenn nicht, kostet das Spiel auch nur unter 15 €. Also kann man sich schon mal reintun. Das ist natürlich auch, glaube ich, ein perfektes Spiel für so, weiß ich nicht, für GIFs oder für StreamerInnen sicherlich auch sehr gut geeignet, weil es halt einfach sehr, ein sehr visuelles Spiel ist. So. Sehr, passiert einfach sehr viel in dem Spiel. So. Ja. Und gibt viel zu kommentieren. Also das erinnert mich, also ich hatte so, während du erzählt hattest, zwei Erinnerungen an, also, du meintest ja, so ein bisschen wie so ein cheesy Musik-Cover-Video-Ding. Erinnerst du dich daran, dass es mal, gibt es wahrscheinlich immer noch, so Anime-Videos zu Liedern, die es tatsächlich gibt? Ja. Ich war sehr 100%. Tief drin in den Dragon Ball Z Linkin Park-Videos. Ja, auf jeden Fall. Ich fand die so gut. Ich dachte, das war Peak-Kunst für mich damals. Mhm. Naja. Und so ein bisschen erinnert mich das auch an so, ich habe das, ich glaube, in Jörgs Podcast auf ein Whisky habe ich das irgendwann schon mal erzählt. Deswegen ist das noch so semi-präsent. Ich habe mit 12 oder sowas ein Mortal Kombat-Klon gespielt von, ich glaube, Ubisoft, und er hieß Thrill Kill. Mhm. Der war so auf Maximum Provokation gedreht. So erinnert mich irgendwie hieran, nur wegen diesem Typ mit dieser Narren-Clowns-Mütze. Mhm. Weil in Thrill Kill gab es, du hast einmal vier Leute gegeneinander kämpfen lassen. Es gab so eine Domina und irgendwie einen Arzt, der irgendwie böse Sachen gemacht hat. Und halt auch ein Typ, der so ein Teufelskostüm anhatte. Mhm. Also so ein Ganzkörper-Teufelskostüm, der war komplett rot, aber er hatte keine Arme und Beine und dafür so Stelzen. Mhm. Ganz weird. Daran erinnert mich das irgendwie. Also einfach ein Genre nehmen, das etabliert ist, oder eine Mechanik, wie hier jetzt, ja, BMXen, mhm, Skaten, was auch immer. Und das dann einfach noch mal auf Provokanz testen und irgendwie da so einen visuellen Stil draufbringen, der gleichzeitig abstoßend und anziehend ist, glaube ich. Also ich würde behaupten, das ist eine Formel, die ganz gut funktioniert. Ja. Da würde ich gerne mal investigaten, was es da sonst so für Beispiele für gibt. Ja, an dem schmalen Grat zwischen Anziehen und Abstoßen, meinst du quasi? Ja, notierst du das gerade? Möglicherweise. Ja. Sieht man das, dass ich tippe? Ja. Ja, du, wenn mir gute Episodentitel zugeflogen kommen oder zugespielt werden von meinem Gegenüber, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht aufschreiben würde. Ne? Ja. So, genau. Ob es dann letztendlich der Episodentitel wird, das weiß man noch nicht. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Du, ich muss jetzt mal hier, ich muss mal Licht anmachen. Warte mal kurz. Mach mal Licht an, ist okay. Es ist so dunkel geworden. Mhm. Ja, und wenn Christina Licht anmacht, ja, okay. Hell erstrahlt. Wenn Christina Licht anmacht und das justiert, ausrichtet, würde ich sagen, leiten wir direkt über in die Lecker-Levels für diese Episode. Und es ist mal wieder soweit, wir haben zwei kulinarische Lecker-Levels dabei. Also back to the roots mal wieder. Christina, bist du bereit, ja, dein Lecker-Level vorzustellen? Ich kämpfe noch mit dem Licht gerade, um ehrlich zu sein. Okay. Ich wollte es einfach noch ein bisschen heller haben. Ja, das ist schwierig. Ich bin bereit. Wenn man so im wahrsten Wortsinne im Spotlight steht jetzt, ne, mit dem Videoding und so, das ist schon, ja. Also bitte, Christina, also, dein Lecker-Level. Ich war bei einer Freundin am Sonntag eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Und das war so richtig, wie Omas das gemacht haben. Also es gab Tee und Kaffee und Kuchen und eine Torte. Und danach sind wir nahtlos zu Alkohol übergegangen. Aber irgendwie hatte ich keine Lust drauf. Aber Gott sei Dank gab es eine spannende Alternative, nämlich Prosecco. Ich dachte erst, es wäre ein Schreibfehler. Nein, das ist kein Schreibfehler. Im Dokument, ich dachte so Prosecco, ja okay, wahrscheinlich irgendwie gerade so nebenbei getippt und so. Okay, Prosecco, spannend. Erhelle mich, bitte. Erhelle uns. Ich glaube, das ist eine Wortschöpfung von diesem einen Hersteller. Mhm. Die Manufaktur Geiger. In Hamburgs Teurikas gibt es die. Also an der Osterstraße in der langen Reihe und beim Eppendorfer Marktplatz gibt es Edekas. Die sind so unverschämt teuer. Die sind so jenseits von Gut und Böse. Und in diesen Edekas gibt es diesen Prisecco. Mhm. Das ist quasi alkoholfreier Sekt oder Prosecco oder ja irgendwie sowas dazwischen. Mhm. Es will aber kein alkoholfreier Sekt sein. Es geht vielleicht so ein bisschen mehr in die Cider-Richtung, weil es ist halt fruchtbasiert. Und die Sorte, die ich probiert hatte, war Sommerbirne. Und es hat sehr birnig geschmeckt und es war prickelnd. Mhm. Relativ süß natürlich, wobei die hier auf ihrer Webseite schreiben, dass der Geschmack sich verändert hat und weniger süß geworden ist und die sich jetzt anpassen und halt herbere Dinge versuchen herzustellen. Und ich finde so alkoholfreier Alkohol, finde ich weird, aber natürlich gut, dass es das gibt, aber das ist genauso wie mit so Fleischersatzprodukten. Man kann auch einfach was anderes ohne Fleisch oder ohne Alkohol in diesem Fall machen und man muss es nicht Steak oder Sekt nennen und es kann trotzdem legitim und gut sein. Beides ist hierfür nicht der Fall. Das war irgendwie so ein erfrischendes Getränk, hat geprickelt, war herb genug im Abgang, dass man das so trinken konnte, zum Essen vielleicht ein bisschen besser als irgendwie so oder vielleicht kann man das auch mischen mit irgendwas. Und die stellen auch ein Cuvée her. Mhm. Und ein Cuvée ist ja, wenn im gleichen Fass oder im gleichen Gärvorgang mehrere Rebsorten drin sind. Und ich nehme an, hier bezieht es sich einfach auf mehrere Früchte oder mehrere Traubensorten, die zu einem alkoholfreien Getränk verarbeitet werden. Und das finde ich spannend, weil es sieht fancy aus und es fühlt sich irgendwie fancy an und du musst, ja, kannst es morgens um 6 machen, wenn du lustig bist. Hm. Würde ich, glaube ich, nicht empfehlen. Würde ich lieber was anderes machen, aber ja. Statt morgens um 6 Prosecco zu trinken, meinst du? Ja. Hm. Aber wenn man das Prosecco live leben möchte, dann kann man das so tun, ne? Also. Ja, das stimmt. Da ist jede Person ihres Glückes Schmied, sozusagen. Aber spannend. Ich möchte niemanden vom Prosecco live abhalten. Also. Ja. Aber ja, spannend, das ist quasi ein Prosecco sein soll, aber irgendwie auch kein Prosecco ist. So. Ja, fand ich auch. Also, weiß nicht. Also ich glaube, das braucht halt einfach irgendwas, damit Leute das kaufen. Irgendwas, womit sie es vergleichen können, weil ja, wo sie sich quasi dran festhalten können. Genauso wie halt bei ja, das pflanzliche Schnitzel vielleicht, möglicherweise. Wenn man sagt, heute mal ja, ein pflanzliches Schnitzel, heute mal ein Prosecco statt ein Prosecco. Heute mal ja, I statt O. Ja. ja. Ja. Also Prosecco könnte ja noch zum Trend werden, tendenziell. Weiß man nicht, möglicherweise. Ich hoffe wirklich, dass sich das einfach auch als Name etabliert, weil ja, ich mag das. Es klingt gut. Ja. Was aber hingegen schon ein Trend ist, zumindest auf TikTok, ist Hashtag smashed, wenn es um Essen geht. So, und zwar, ich kannte tatsächlich hauptsächlich von so Smashed Burger. Also, was im Endeffekt ja, also, es ist ja nicht mehr, als du machst irgendwie ein Burger-Patty und dann smashst du das nochmal so zusammen, dass es einfach noch viel flacher ist und irgendwie so ein bisschen ausdingt und das dadurch wird es dann could vielleicht never be me. Wird vielleicht knuspriger dadurch, weil dann irgendwie mehr Fläche ist. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es, haben einige Burgerläden, Burgerketten jetzt schon angefangen, das irgendwie zu bewerben, so der Smashed Burger hier. Das ist ein Ding auf jeden Fall. Und heute hat quasi meine Partnerin hat quasi gemeint, lass uns doch mal aus den Kartoffeln, die wir haben, mal so Smashed Kartoffeln machen, weil das auch gerade wohl angesagt ist, ne? Also Kartoffeln kochen ganz normal, bis sie ganz normal fertig sind, dann auf einem Backblech zerdrücken mit der Unterseite eines Glases und dann nochmal Öl drüber. Und dann nach Belieben würzen und in den Ofen für eine halbe Stunde sowas, dass einfach so ein bisschen crispier wird und so. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und es gibt einfach so viele, also wer weiß, ob das jetzt so herbeibeschworen wird, diese Trends mit anderen Gemüsen, die Smash mit anderen Gemüsen, aber ich habe auf jeden Fall einige Artikel und Texte dazu gefunden, zum Beispiel Smashed Brussels Sprouts, also Smashed Rosenkohl. Und denke ich mir so, wenn du deinen Rosenkohl smashed, hast du irgendwie schon was falsch gemacht, weil eigentlich muss der ja, der muss ja knusprig sein, so, ne? Der ist ja von Haus aus schon knusprig. Warum solltest du den nochmal irgendwie. Bei Kartoffeln verstehe ich so, wenn du sagst, du kochst Kartoffeln, dann sind die logischerweise ja nicht knusprig und, ne? Und dann smashst du die und machst sie in den Ofen. Okay, fein. Aber Rosenkohl, richtig zubereitet, und nein, ich nehme hier keine Hate-Mail an. Rosenkohl wird nicht gekocht. Der wird in der Pfanne gemacht oder im Ofen, bis er knusprig ist. So, offensichtlich. Was? Nein. Doch, natürlich. Nein. Nein. Rosenkohl wird nicht gekocht, Christina. Nein. Da können wir nicht drüber diskutieren. Doch. Nee, also ich finde. Im Ofen finde ich auch noch okay. Aber der wird gekocht. Nee. Oder im Ofen gemacht. Aber doch nicht gebraten. Doch klar, natürlich. Nein. Doch, auf jeden Fall. Nein, das ergibt gar keinen Sinn. Schön so Rosenkohl halbiert, dann angebraten in der Pfanne. Halbieren auch so noch? Ja, und dann so eine, dann zerfleddert das doch aber. Nee. Und dann musst du ja nur den richtigen Punkt treffen. Oh, dann, nee. Ja, nee, also Rosenkohl kocht. Ich mich leider. Ja, naja. Auf jeden Fall gibt es dann auch noch irgendwie Blumenkohl-Smash. Und ich mir denke, so, das klingt irgendwie ein bisschen schwierig, den vernünftig zu smashen. So. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass man jetzt irgendwie sagt, auf der Suche nach dem nächsten viralen Video, vielleicht bei TikTok, dass man sagt, hey, ich smashe jetzt, weiß ich nicht. Ich smashe jetzt Frühlingszwiebeln, so ungefähr. Vielleicht sollte man einfach mal die Ursprungsidee eines Trends nicht einfach in die Unendlichkeit weiterdenken und einfach mal bei Smash-Kartoffeln bleiben oder bei Smash-Burgern. So. Einfach mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja und nein. Also okay. Ich glaube, also Smashburger erschließen sich mir gar nicht, lehne ich auch als Konzept 100% ab, aber you do you. Und ich glaube, einen Trend, um das Trendsein-Willens fortzuführen, lehne ich auch ab. Aber vielleicht sind die Leute da etwas auf der Spur. Es geht ja eigentlich darum, ein eigentlich eher weiches Lebensmittel durch dieses Smashen nochmal in der Fläche für die Knusprigkeit zu optimieren. Ne? Also wenn du so eine Kartoffel, selbst eine gekochte Kartoffel wahrscheinlich, einfach so mit Öl bestreichst und in den Ofen legst, wird's halt scheiße. Wobei jetzt frage ich mich natürlich, wo ist der Unterschied zwischen einer Smash-Kartoffel und einer Bratkartoffel? Aber das ist vielleicht auch was für wann anders. Ja. Aber so prinzipiell finde ich das gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ich dachte tatsächlich, du meinst diesen Gurkensalat mit den smashed Gurken, was ich auch irgendwie nicht verstanden habe, bis mein Partner das mal gemacht hat mit diesem Crispy Chili Oil irgendwas Dressing. Das war richtig gut. Das geht aber nur mit den kleinen Gurken. Und ich habe jetzt einfach eine große Gurke immer geschnitten. Das hat genauso gut funktioniert. War irgendwie eine andere Sensation, als wenn man so eine kleine gesmashte Gurke hat. Aber es geht auch. Ich dachte, in die Richtung geht es. Oder, ich weiß nicht, ob dir der Trend schon mal begegnet ist. Ich sag Trend, ich glaube, das ist exakt ein Typ auf TikTok und den machen jetzt alle nach. Der macht Sandwiches. Also so den Inhalt von Sandwiches sagt der, bis alles exakt so die gleiche Konsistenz hat und winzig ist und macht das dann wie so ein Brotaufstrich mit Stücken auf dem Sandwich. Weißt du, weil im Mund wird es ja eh zusammengewürfelt und dann hast du es einfach schon. Auch eine Art von Smash, glaube ich. Ja, das stimmt. Also ich meine, klar, natürlich geht es darum, da primär einfach um die Präsentation. So. Weil je nachdem, also weil du schon sagtest, ne, Bratkartoffel oder Smashkartoffel, letzten Endes von der Konsistenz und von der vom Ding her ja eigentlich relativ ähnlich. So. Aber sieht halt nochmal irgendwie, sieht einfach präsentabler aus. Ich meine, es ist genauso wie mit diesem Smash-Gurkensalat. Es ist halt einfach nicht so clean, es ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen edgy, ein bisschen wild, abenteuerlich, wenn dann so die Gurken so gesmashed sind, statt irgendwie sie zu schneiden. Exakt das, was ich von meinem Gurkensalat erwarte. Abenteuerlicher Gurkensalat, ja, wir träumen all davon. Von daher, natürlich, gilt wie immer auch, soll man machen, kann man alles machen. Nicht so wie Rosenkohl kochen, das kann man nicht machen. Nein, auch das kann man machen natürlich, aber mir persönlich würde es einfach nicht ins Haus kommen, aber Leute, die das machen möchten, bitte. Wir leben in einer freien Welt, noch. Und deswegen ist das gestattet auf jeden Fall. Aber ja, ich habe mich nur gewundert, dass es, ja. Achso, nee, du warst noch gar nicht fertig, du hast einfach so lange ausgeholt. Ja. Weißt du, was mir nicht ins Haus kommt? Was denn? Bratkartoffeln. Okay. Ich hasse Bratkartoffeln, ich habe noch nie gute Bratkartoffeln gegessen. Aber würdest du dann Smashed-Kartoffeln essen? Ja, lustigerweise ja. Interessant. Ich glaube aber, weil du die ja mit Öl bestreichst und nicht in Öl brätst. Und dadurch hast du einfach weniger Öl dann da dran. Und weil ich glaube, bei Smashed-Kartoffeln hast du, also ich habe die noch nie gemacht, so stelle ich mir das jetzt vor, da wo das Glas sie zerdrückt, ist es flach und dann quillt es ja so an der Seite raus, wo es immer noch fluffig sein kann. Und eine Bratkartoffel hat weder noch, sondern so ein unangenehmes Zwischending. Hm. Also es ist ein bolder Take auf jeden Fall von dir. Aber das ist, ja, ich weiß. Das ist ja nichts Wildes an und für sich. Aber vielleicht solltest du einfach Smashed Kartoffeln mal ausprobieren und dann zum Beispiel in den Lecker-Levels-Kanal bei Discord schreiben. Das mache ich. Ja. Das, damit hast du quasi deine Aufgabe für den Urlaub, irgendwo Smash-Kartoffeln zuzubereiten. Und wir können mit diesem Mission-Statement, dieser Aufgabenverteilung, den Podcast, glaube ich, beenden an dieser Stelle. Nee, was machst du denn? Was ich mache? Ich werde immer diesen Smash-Gurkensalat ausprobieren. Rosenkohl kochen. Oh ja, boah, weiß ich nicht. Also wenn ich ihn danach... Nein, du kannst den Gurkensalat machen. Oder wenn ich ihn danach nach dem Kochen noch irgendwie anbraten kann, dann ja. Aber nur gekocht? Nee, das... Doch, so schön dann mit so Butter und Paniermehl angebraten und so ein paar gehobelten Mandeln drüber. Ja. Hm. Weiß ich noch nicht. Also entweder das... Vielleicht springe ich an meinen Schatten oder es wird die Gurke. Ja. So, die Gurke ist gut. Die Gurke ist gut. GG, Gurke gut. In diesem Sinne, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört oder gesehen habt, dann teilt diesen Podcast gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns bei Apple Podcasts oder Spotify gerne Bewertungen da. Oder kommentiert, wie gesagt, bei YouTube. Gebt uns den Daumen, drückt die Glocke, abonniert unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen. Alle unsere Episoden findet ihr natürlich auf lostlevels.de und auf Twitter gibt es uns, Quatsch, Twitter, Blue Sky, Twitter ist tot. Twitter ist tot, bei uns gibt es nur noch Blue Sky auf dem Menü und da findet ihr uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Fast überall unter @chrissykills. Hervorragend. Zum Beispiel bei Steady, wo man deinen Newsletter abonnieren kann. Und wenn man ein bisschen einen kleinen Obolus monatlich entrichtet, bekommt man Bonus-Content, wie zum Beispiel kuratierte Spiellisten, richtig? Richtig. Ja. 4 Mitglieder habe ich aktuell. Mhm. Bin sehr stolz drauf, sehr froh drüber. Ja. Ja, also entweder das oder Artikel, die ich für andere Sachen geschrieben habe, die man jetzt nicht mehr findet. Ja. Verwerte ich auch einfach wieder. Quasi das Christina-Archiv. Oh ja, sozusagen. Das ist gut. Ja. Sehr schön. Mich findet ihr überall im Netz unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle wie immer auch an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder natürlich auch auf YouTube auf seinem Kanal mit Vorteil. Sein letztes Video zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, was der 19. August ist, da hat er mal ganz spontan einen Speedrun für das neue Players Handbook von Dungeons & Dragons gemacht und bringt euch quasi bei, was es da alles so Neues drin gibt. Also auch da natürlich gerne ein Abo dalassen. Wir sagen danke fürs Hören und zu gucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.